sagt, in irgendeiner Weise unter die Vorläufer von emanzipativer Theoriebildung einzuordnen. Aber hier beginnt das dann, dass eben bei den Parteien die separate Abteilungen für Antipop gegründet werden. Parteien also, die versuchen, die Arbeiter und Bauern für den Staatszweck zu mobilisieren, sie zu rekrutieren als Menschenmaterial für die Staatszwecke, die als kommunistische reklamiert werden, obwohl doch jede genauere politische Analyse zeigen würde, dass sich hier mit irgendwelchen Projekten der Abschaffung des Geldes, der Aufhebung des Kapitals, also der Beendigung von Lohnarbeit von Anfang an, von 17 an, überhaupt nicht hat die Rede sein können. Das ist die ersten gegen Hahn. Und zweitens jetzt mal zu den Verhältnissen. Ja, das ist ja eine gute alte weltpolitische These, die wir aber an den Panico in 20 Jahren vorgetragen worden ist, überhaupt nicht gesehen zu sehen. Das zweite zu Held ist vielleicht noch gute Sachen, Warenform und Denkform. Ich kann dem Held jetzt unmöglich erklären, was ich in den ersten 100 Seiten mit dem Wert von Analyse bei Marx aufgeschafft wird. Aber wenn er mal ausführen würde, die Praxis von Ideologiekritik laufend auf den Rationalismus zu orientieren, dass man die Beschädigung von Interessen nachweisen müsste, dann käme er schon einen Schritt weiter. Wenn er weiterhin rekonstruieren könnte, warum seine Kategorie des Interesses die bürgerliche Kategorie schlechthin ist, und dass jede Agitation versucht, auf die Beschädigung von Interessen zu bauen, nichts anderes tut, als sich als eine Art Politik des Supergesellschaftsvertrauens aufzuführen, das ist allerhand. Und es ist kein Wunder, dass Karl Held sich aufführen muss, wie jemand, der vom Kaufhof versucht, älteren Damen garantiert die Haft mit dem Tonpfand anzudrehen, weil seine Praxis nichts anderes ist als die eines jeden Gewerkschaftsvertreters, nämlich einen Quatsch, einen Interessenrationalismus, der sich auch hier zu verkaufen. Und übrigens muss ich schon sagen, mir stimmt das ganz gewaltig, was du hier für eine Bürgerbräuchstimmung verbreitest und deine Rhetorik. Das ist intellektuell jetzt gewesen, oder was? Mach mal Hand auf, wenn man dreht die Hochdeutsche nicht alle nach Hegel oder so. Und dann reden wir ja auch von Theorie und dann werden wir zu fragen, also was denn diese Theorie überhaupt am Zustand des Kapitalverhältnisses oder seiner Logik zu reflektieren hat. Und wenn der Marx in den Frühschritten davon spricht, die Menschheit habe längst den Traum von einer Sache, von der sie nur das Bewusstsein braucht, um sie wirklich zu haben, dann ist gar nicht ein Verhältnis von Theorie und Praxis beschrieben. Okay. Und dieses Verhältnis von Theorie und Praxis ist in der damaligen Marxischen Begründungsweise mit Sicherheit hinfällig. Das ist wahrscheinlich nicht der Attention. Das war doch keine Begründungsweise, das ist doch mehr, dass der Marx doch schon hat. Die Menschheit hat einen Traum. Wie viele haben ihm den schon nachgebildet? Und der eine hat einen Rock'n'Roll gedacht, der andere einen Heavy Metal. Der Marx doch richtig philosophisch als junger Student Spoller hat. Das ist eine Theorie. Die Menschheit hat einen Traum. Über solche Sätze würde ich überhaupt nicht unterhalten. Dann scheiß was sie. Also, in diesem Zitat ist zumindest jetzt mal materialismusgeschichtlich reflektiert ein bestimmtes Verhältnis. Das kann nicht geschätzt. Die gehen in die Millionen, die irgendwann so kann die Menschheit haben einen Traum. Da haben sie übrigens an den eigenen gedacht. Ich habe gerade nicht mehr objektiv vorhanden, was sie sich eingebildet haben. Genauso ist es den jungen Marx ergangen. Und jetzt sagst du dazu, Zitat, Materialismus geschichtlich reflektiert. Weißt du, was du für drei wissenschaftliche Fehler machst? Oder soll ich dir vorbeten? Ja, eben. Also diese, auf jeden Fall, wenn wir die Geschichte des Materialismus betrachten, so, dass am Anfang, in den 1850er Jahren, Marx das Verhältnis von Theorie und Praxis auf diese Weise definiert und auffasst. Und das spielt auch, egal wie immer anders man es begründet mag,

was soll da Warenform und Denkform, die ganz am Anfang des ersten Bandes hängen bleibt und dort eine Widerspiegelung, von der ich nicht sehe, wie was durch was wiedergespiegelt wird, dann konstatiert. Das ist das eine. Das zweite geht eins zurück. Die Privatisierung eines Landeigentums war ein politischer Fehler. Ein politischer Fehler, der ihnen nicht nur Versorgungsschwierigkeiten eingetragen hat, sondern auch die neue ökonomische Politik und das Scheitern der neuen ökonomischen Politik und so fort. Das war ein Fehler. Das war eine Möglichkeit, die kriegsmüden Bauern zu agitieren und ihnen zu sagen, ihr könnt nach Hause gehen. Sie haben die Agitation ernst genommen und haben gesagt, wenn wir nichts dafür bekommen, produzieren wir nicht mehr, als wir zu unserer Subsistenz gebrauchen und haben damit zunächst die Versorgung der Leute mit Agrargütern dann paralysiert. Insofern kann man sagen, das war ein Fehler. Und ein Fehler mit erheblichen Folgen für die Weiterentwicklung innerhalb der UdSSR. Es liegt ja nicht nur daran, die sogenannte ursprüngliche Akkumulation nachzuholen, sondern es lag auch daran, mehr Agrarprodukte zu produzieren, als die unmittelbaren Produzenten selbst konsumieren und sie dazu zu bewegen. Was ich auch nicht politisch sehe als politische Fehler. Vielleicht als historisch kurzfristig, aber als politische Fehler, das haben Sie doch noch nicht beliebt. Aber ich muss ja noch mal dazu hinweisen. Ich bin ganz für den Hinweis auf diese einzige Stelle, Digitalband 1, Seite 52, wo man das Wort für eine Denkform erwähnt wird, zum Artikelbeispiel. Ich denke, wenn wir das Verhältnis von Theorien und Organisationen reden, ich habe nicht über Ideologie reden. Und Ideologie in dem Sinne jetzt von Manipulation durch die Großbürger und Presse, sondern Ideologie als die unmittelbare Erscheinungsform des Wertes im Bewusstsein der Individuen. Und das, was sie denken, bevor sie auch nur ein einziges Mal gedacht haben. Die Form, in der das Denken spontanerweise stattfindet. Wenn man nun anschaut, wie Marx den Zusammenhang von Warenform und Denkform auf diese 104. Seiten konstruiert, zeigt sich doch, dass der Wert als ein Wesen verstanden wird, das nur als ein eigenes Gegenteil im Vorwissen des Toilettentausches erscheinen kann. Eine Sache, die dann das Bewusstsein dergestalt trägt, dass etwa die logischen Kategorien jene sind, die den Verstand spontan malen. Das heißt also, wenn im Denken ein Verhältnis gestiftet wird von besonderen und allgemeiner Kategorien, dann verhält sich der Geist, in dem er diese Vermittlungsleistung erbringt, strukturell und homolog zu der Weise, wie das Kapital gebraucht wird, vermittelt mit Wert. Das ist die Analogie, das ist die Ableitung, die wir im Kapital Band 1 zwischen Wertform, Warenform und Denkform geleistet wird. Deswegen ist hier zum Beispiel die Parole, in der das PI angetreten ist, Wissenschaft statt Ideologie, überaus fragwürdig, zeigt Marx von dem Kapital, dass die Wissenschaft nur darin besteht, die Kommonsensvorstellungen, also die spontanen Ideologien zu rationalisieren, zu systematisieren, zu Systemen auszuarbeiten. Das ist Kapital kein Wissenschaftliches. Bitte? Das ist Kapital kein Wissenschaftliches. Das Begriff ist eine Kritik, das ist keine Wissenschaft. Das hat es schon, und so heißt das Buch auch, eine Kritik, das heißt nicht wissenschaftliche Theorie des Kapitals, das heißt Kritik der politischen Ökonomie. Und der Begriff der Kritik ist was anderes als eine Wissenschaft, Gott sei Dank.